Busschaffner rufen lautstark ihre Routen aus in den Straßen von Rangun. Aus Bretterbuden und unter Plastikplanen werden Zigaretten, Obst, Haushaltswaren und gebratene Nudeln verkauft. Stromkabel hängen bündelweise zwischen heruntergekommenen Mietskasernen. In Ruinen wuchert Unkraut. Aber überall in dieser lärmenden, stinkenden Mischung aus Chaos und Verfallen steht Neues. Filialen asiatischer Mode und amerikanischer Imbissketten, Smartphone-Läden, gläserne Immobilienpaläste. Es tut sich was in Myanmars größter Stadt, die von ausländischen Investoren während der Militärdiktatur konsequent gemieden wurde. Nur wenige Kilometer entfernt von der hektischen 5-Millionen-Metropole Rangun, draußen auf dem Lande, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Familien kochen an offenen Feuern, Kinder spielen im Dreck, Schweine und Kühe laufen zwischen Frauen und Männern mit breiten Strohhüten über verschlammte Pfade. Vor einer rohgezimmerten Hütte hockt eine Frau mit der traditionellen ockerfarbenen Erdschminke im Gesicht und einem Kleinkind auf dem Arm. Was die demokratischen Wahlen im Lande verändert haben? Sie zuckt die Schultern. Ich merke nichts davon, dass wir eine neue Regierung haben. Ich habe auch nicht gewählt. Ich war da gerade unterwegs, um Arbeit zu suchen. Es gibt ja kaum etwas zu tun. Feldarbeit von Tag zu Tag halt, wenn Leute gebraucht werden. Das sind mal 3 und mal 5 Dollar am Tag, aber manchmal auch eine ganze Woche lang gar nichts. Ich versuche immer, so viel Reis zu kaufen, dass ich etwas davon aufbewahren kann für später. Myanmar war einmal das wohlhabendste Land Südostasiens, bevor die Generäle sich schamlos an den Ressourcen bereicherten, die Wirtschaft ruinierten, das Volk unterdrückten. Die Armee hat immer noch eine Menge Macht, auch wenn Aung San Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie die Wahlen gewonnen hat. Im Westen gilt die Friedensnobelpreisträgerin als Ikone der Demokratie. In Myanmar wird sie verehrt wie eine Heilige. Doch Aung San Suu Kyi, so sagt der Anwalt U Konyi, hat gar keine andere Wahl, als mit den verhassten alten Männern in ihren goldbetressten Uniformen zusammenzuarbeiten. Most of the people think the winning party is ruling the country. Die Leute denken, die Wahlsieger würden das Land regieren. Aber so ist das nicht. Denn auch wenn wir die meisten Sitze im Parlament haben, können wir nicht wirklich Regierungsmacht ausüben. Denn die hat, nach der aktuellen Verfassung, immer noch der Armeechef. Most of the state power was vested to the military chief. Immerhin spielen sie im Radio noch mehrmals täglich das Lied über Aung San Suu Kyi, Some Hope, etwas Hoffnung. Musik